Heute mit Pastor Joseph Prince. Halleluja! Halleluja. Froher Auferstehungssonntag. Amen, amen. Wir nennen es nicht Ostern, okay? Auferstehungssonntag. Was ist Ostern? Was ist Western? Es geht um die Auferstehung. Das Wort Ostern vernebelt die Wahrheit irgendwie. Ich meine, ich verstehe den Begriff, aber es trübt das Bild des größten und bedeutendsten Ereignisses in der Menschheitsgeschichte. Als Jesus den Tod besiegte. Als er von den Toten auferstand, wie du gleich hören wirst, wurde nicht nur der Tod besiegt. All deine Probleme, die dich im Moment plagen, sei es Krankheit oder irgendein Leid, sind ebenfalls überwunden. An diesem Auferstehungssonntag vertraue ich darauf, dass Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes dich genau dort berühren wird, wo du bist. Vielleicht hast du noch nicht einmal deinem Ehepartner oder einem anderen nahestehenden Menschen irgendein Geheimnis mitgeteilt. Vielleicht sind es persönliche Kämpfe, Süchte oder sogar körperliche Symptome. Aber der Herr weiß Bescheid. Er kennt die Zahl der Haare auf deinem Kopf und er liebt dich. Lass dich einfach von ihm berühren, lass dich von ihm lieben. Du musst nur einwilligen, gerettet zu werden. Du kannst nichts tun, um dich selbst zu retten. Keine noch so große Anzahl guter Werke kann dich retten. Du wirst gerettet, wenn du zulässt, dass der gute Hirte dich findet und dich in seinen liebenden Armen trägt. Er hat die ganze Arbeit geleistet. Lasst uns ihm alle Ehre geben. Preist Gott, danke Jesus. Ich möchte auch eine wunderbare Ankündigung machen. Es ist so ermutigend für mich als Pastor, denn wenn wir auf diese neue Generation blicken, diese jüngere Generation, die Jugend von heute, sagen viele, sie erleben Dinge, die wir in ihrem Alter nicht erlebt haben. Viele, selbst Pastoren, haben innerlich, sie sagen es vielleicht nicht laut, die Hoffnung auf die jüngere Generation aufgegeben. Aber ich möchte euch verkünden, dass der Herr zu mir gesprochen hat. Der Herr sagt, viele werfen ihre Netze auf der falschen Seite aus. Ich habe dies vom Herrn gehört. Viele werfen ihre Netze auf der falschen Seite aus. Jesus sagte zu den Jüngern nach einer Nacht ohne Fang, werft euer Netz auf der rechten Seite aus. Ich habe ein Neues Testament auf Hebräisch. Ursprünglich ist es ja auf Griechisch. Aber in dieser hebräischen Version, als Jesus zu ihnen sagte, werft euer Netz auf der rechten Seite aus, ist das Wort für rechte Seite dort Yamin, von dem auch der Name Benjamin kommt. Ben Yamin, Sohn der rechten Hand. Die rechte Hand symbolisiert immer den Ort der Gerechtigkeit, die ein Geschenk Gottes ist. Unser Ansatz sollte also nicht sein, die jungen Leute zu verurteilen oder zu richten, sondern die Gerechtigkeit Gottes zu verkündigen, die ihnen zusteht. Und stellt euch vor, allein in der vergangenen Woche, nicht nur am Karfreitag, sondern während der ganzen Woche, hatten wir 6 Jugendgottesdienste mit mehr als 5.700 Teilnehmern. Unter ihnen waren mehr als 100 Jugendliche, die gerettet wurden, die zum ersten Mal ihr Leben Jesus übergaben. Gott bewegt sich unter der Jugend in Singapur und auf der ganzen Welt. Preis den Herrn. Seid ihr bereit für das Abendmahl? Bereitet es nun vor. In der Passanacht, als die Israeliten zum ersten Mal das Passafest feierten, wie ich schon mal erwähnt habe, gab Gott in 2. Mose 12, dem allerersten Passa überhaupt, die Anweisung, ihre Lenden zu gürten. Sie befanden sich in Ägypten, in einem Land der Finsternis und der Knechtschaft, gefangen in Sklaverei. Und dann wies der Herr sie an, das Passa zu begehen, und sagte, gürtet eure Lenden. Mit anderen Worten, macht euch bereit, zieht eure Gürtel fest. Damals trugen sie lange Gewänder. Sich gürten bedeutete, sich auf eine Handlung vorzubereiten. Und zudem nehmt euren Stab in die Hand. Damals stützte man sich auf seinen Stab. Was symbolisiert das? Essen mit gegürteten Lenden und einem Stab in der Hand heißt, sich auf die körperliche Erlösung vorzubereiten. So erfüllt sich dieses Bild heute für uns, wenn wir das Abendmahl feiern. Wir tun es in Erwartung. Wir sollten es nicht als bloßes Ritual betrachten, das man routinemäßig vollzieht und letztendlich leer ausgeht. Der Herr Jesus sagte, nehmt und esst, dies ist mein Leib, der für euch gebrochen ist. Jesus verkündete, und das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Der Tod bedeutet nicht bloß, im Sarg zu liegen, während die Menschen vorbeikommen und den Körper betrachten. Das ist nicht der eigentliche Tod. Der wahre Tod, der zweite Tod, wartet in der Hölle auf diejenigen, die nicht glauben. Tod bedeutet zwar auch, dass das körperliche Leben endet, das Herz aufhört zu schlagen. Doch der Tod kann sich auch als ständige Müdigkeit oder bestimmte Krankheiten manifestieren. Vorboten des Todes. Wenn also Jesus sagt, das Brot, das ich geben werde, ist mein Fleisch, gegeben für das Leben der Welt, glaube ich, dass es den bereits begonnenen Tod im Körper aufhalten kann. Und dann der Kelch. Er steht für den neuen Bund in seinem Blut. Die Bibel lehrt uns, das Abendmahl würdig zu feiern. Doch was heißt das? Der Herr sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für die Vergebung der Sünden vergossen wurde. Wenn ihr aber das Abendmahl feiert und dabei nur an eure Sünden denkt, anstatt euch der Vergebung durch das Blut bewusst zu sein, dann feiert ihr es nicht würdig. Was sagte der Herr? Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, vergossen zur Vergebung der Sünden. Er sprach nicht vom Bewusstsein der Sünde oder von der Erinnerung an die Sünde, die das Blut von Stieren und Böcken im Alten Testament nicht wegnahm. Aber das Blut Jesu hat sie entfernt. Lasst uns das Abendmahl also würdig nehmen. Und übrigens, wenn ihr nicht stärker sein wollt, als ihr es seid, dann meidet das Abendmahl, denn es hat auch die Kraft, den Alterungsprozess zu verlangsamen. In Ordnung? Wendet euch jetzt eurem Sitznachbarn zu und sagt, es macht uns nicht langsamer, sondern verlangsamt unser Altern. Sagt, es wird dein Altern verlangsamen. Amen? Die Bibel verspricht uns, dass Gott unsere Jugend wie bei den Adlern erneuern kann. Im Buch Hiob steht geschrieben, sein Fleisch wird frischer sein als das eines Kindes und er wird zu den Tagen seiner Jugend zurückkehren. Ich vertraue auf Gott. Abrahams Frau Sarah zum Beispiel. Als Abraham unter Gottes Segen stand, war sie mit 90 Jahren so anziehend, dass König Abimelech sie in seinen Harem aufnehmen wollte. Solche Einzelheiten sind kein Füllmaterial, sondern sagen uns, dass Gott das auch für uns tun kann. Gott steht dem Tod entgegen. Deshalb feiern wir den Auferstehungssonntag, weil Jesus den Tod überwunden hat. Lasst uns nun sprechen. Herr Jesus, wir danken dir. Wir erkennen deinen Leib an, der all unsere Krankheiten am Geißelpfahl und am Kreuz auf sich genommen hat. Durch deine Wunden sind wir geheilt. Sprecht nun in der Stille, durch deine Wunden bin ich von dieser Krankheit geheilt. Sagt dem Herrn, durch deine Wunden bin ich geheilt. Stellt euch vor, wie die Krankheit auf den Körper von Jesus gelegt wird. Und sprecht, Herr, durch deine Wunden bin ich geheilt und vollständig wiederhergestellt. Sagt, durch deine Wunden wird meine Jugend erneuert wie die der Adler. Und durch deine Wunden schenkst du mir ein langes, gesundes Leben. Danke, Herr. Nun nehmt das Abendmahl. Die Musik klingt wie das Singen der Vögel. Oder das Rauschen des Regens. Einfach wunderschön. Erhebt den Kelch. Sprecht, Herr Jesus, dieser Kelch ist der neue Bund in deinem Blut, vergossen zur Vergebung all meiner Sünden. Danke, Herr. Nun nehmt teil. Preist den Herrn. Wenn ihr heute irgendeinen Christen fragen würdet, warum Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, würden wahrscheinlich mehr als die Hälfte sagen, um den Tod zu besiegen. Ich habe das selbst geglaubt und gesagt, und es ist keineswegs falsch. Es geht auch darum, den Tod als einen bezwungenen Feind darzustellen. Gott verabscheut den Tod. Er war nie als Teil seines Plans für den Menschen gedacht. Gott wollte nicht, dass der Mensch stirbt. Zu Adam sagte er, wenn du sündigst, wirst du sterben. Aber Gottes Absicht war es nie, dass der Mensch den Tod erfährt. Und wisst ihr was? Gott wollte nicht einmal, dass der Mensch altert. Das liegt nicht in seinem Wunschbild. Gottes Traum ist es, dass der Mensch ewig, stark, gesund und jugendlich bleibt. ohne dem Tod zu begegnen. Daher ist der Tod Gott fremd. Bis zu dem Tag, an dem du begreifst, dass Gott Krankheit hasst, weil er Sünde hasst und daher auch den Tod verabscheut, wirst du nicht das vollständige Verlangen nach Befreiung davon haben, weil du vielleicht denkst, es sei ein Teil von Gottes Segen für dich. Nein, das ist es nicht. Die Bibel lehrt, dass der Tod der letzte Feind ist, der unter die Füße von Jesus gelegt wird. Doch auch wenn das gesagt ist, der Tod ist nur eine Folge der Sünde, eine Konsequenz der Sünde. Ich will es mal so ausdrücken, merkt euch das. Obwohl der Tod Gottes Feind ist, obwohl Gott den Tod zu seinen Feinden zählt, dient der Tod letztlich der Rechtfertigung Gottes. Um es anders zu sagen, wenn Gott euch vor Augen führt, dass Sünde böse ist und euch zerstören wird, dann ist das vergleichbar damit, jemanden zutiefst zu lieben, der an Krebs erkrankt ist. Eure Abscheu vor dem Krebs steht in genauem Verhältnis zu eurer Liebe zu dieser Person. Der Krebs ist in der Person. Ihr könnt ihn nicht einfach entfernen. Ihr wisst nicht weiter. Aber euer Hass auf den Krebs entspricht der Leidenschaft eurer Liebe zu dieser Person. Stimmt's? So sehr ihr den Krebs hasst, so sehr liebt ihr die Person. Warum hasst Gott die Sünde? Weil Gott euch liebt. Gott liebt euch. Der Tod ist also letztendlich eine Bestätigung. Menschen mögen sagen, ich glaube nicht an Gott, nicht an den ganzen Unsinn. Am Ende müssen sie dennoch sterben. Die ultimative Bestätigung von Gottes Wahrheit. Jedes Argument und jede politische Korrektheit finden ein Ende im Angesicht des Todes. So gesehen, obwohl der Tod ein Feind Gottes ist, bestätigt er Gottes Gerechtigkeit. Selbst der, der am lautesten widerspricht, muss sterben. Niemand kann dem entfliehen. Sie mögen sich auf den höchsten Berg zurückziehen oder ein Haus im tiefsten Ozean errichten. Ihre Milliarden und alles, was sie besitzen, können sie nicht retten. Sie werden trotzdem sterben. Der Tod untermauert die Wahrheit Gottes. Amen. Gott sandte also Jesus. Und wenn ich frage, warum Gott Jesus von den Toten auferweckt hat, heute feiern wir die Auferstehung. Wir sagen vielleicht, er hat den Tod überwunden. Ja, das stimmt. Aber die tiefere biblische Antwort ist, dass der Tod lediglich die Folge der Sünde ist. Es geht also um unsere Sünde, das weitaus gravierendere Problem. Pastor Prince, ich bin doch kein Sünder. Dann kann er nicht dein Retter sein. Heute bist du dann nur Zuschauer. Aber wenn du sagst, ich bin ein Sünder, dann sagt er, kein Problem, ich bin dein Retter. Ich kam, um Sünder zu retten. Wenn du sagst, du bist krank, sagt er, kein Problem, ich bin der große Arzt. Darin bin ich Spezialist. Aber wenn du meinst, es geht dir gut, dann bist du mit dem Problem konfrontiert. Heutzutage glauben die Menschen nicht wirklich, dass in ihrem Fleisch nichts Gutes wohnt. Selbst viele Christen glauben das nicht wirklich. Wir müssen erkennen, dass all unsere menschliche Rechtschaffenheit nichts zählt. Sehen wir uns Römer 4, Vers 24 an. Auch um unsertwillen, denen es angerechnet werden soll. Hier spricht Paulus im Kontext von Abraham. Es geht hier um die Gerechtigkeit, das Geschenk der Gerechtigkeit. Abraham glaubte Gott und Gott rechnete ihm das als Gerechtigkeit an. Hier heißt es, dass uns Gerechtigkeit angerechnet wird, wenn wir an den glauben, der unseren Herrn Jesus aus den Toten auferweckt hat. Gott hat Jesus von den Toten auferweckt. Im Epheserbrief werden Ausdrücke wie Iskus, Kratos, Dunamis verwendet. Einige der kraftvollsten Begriffe für Kraft und Energie. Energia, Dunamis, woraus sich Dynamit ableitet. All diese Begriffe kommen zur Anwendung, wenn es um die Auferweckung Jesu von den Toten geht. Gott hat sozusagen seine größte Kraft aufgewendet, um seinen Sohn vom Tod zu erwecken. Und die Bibel sagt, dass diese Kraft in uns ist, weil wir in Christus waren, als Gott ihn von den Toten auferweckte. Wir sind mit Christus gekreuzigt. In Gottes Augen, der die vollkommene Wirklichkeit sieht, sind wir in Christus. Die alte Geschichte Adams ist vorbei. Alles, was sich an die Natur Adams geheftet hat, seien es Frustration, Depression, Tod oder Krankheit, all das, was mit der Natur Adams verbunden war, wurde am Kreuz entfernt. Betrachte das Kreuz als etwas, das dich entkleidet, das dich von Lasten befreit. Betrachte die Auferstehung als etwas, das dich einkleidet. Das Kreuz nimmt alles weg, was zu der Natur Adams als Nachkomme Adams gehört. Dazu gehört auch Krankheit. Krankheit ist kein Teil von Gottes Wesen und war nicht in Gottes Plan für den Menschen enthalten, als er ihn schuf. Aber sie kam hinzu, weil der Mensch gesündigt hat.